Nur Berufstätige dürfen noch mit der S-Bahn fahren. Wir werden kontrolliert, die Ausweise geprüft, am Schalter, im Zug, auf den Bahnhöfen. Doch abends steht Großvater vor der Tür. Er ist gelaufen, vom Nollendorfplatz nach Zehlendorf. Morgens um 5, gleich nach dem Alarm, ist er losgegangen. Er steht da, staubig, weiß, gerade, lächelnd, hat eine Tüte in der Hand, sagt: Tag, mein Kind. Er geht mit seinen knarrenden Schuhen die Treppe rauf, schüttelt lange Alikes Hand, setzt sich auf den Küchenstuhl, macht seine Tüte auf und sagt: Nun iss man erst. Schmalz hat er und Brötchen, woher, sagt er nicht, sagt nur: Iss jetzt. Er will gleich wieder weg, will nicht zur Last fallen. Alike überredet ihn. Er schläft auf zusammengerückten Sesseln, will weder meins noch Alikes noch Fritzens Bett übernehmen. Klopft mit dem Zeh dreimal gegen die Lehne, will aufstehen um 3, will sich nicht aufdrängen. Hast du von Mutter gehört? Fragt er. Ja. Ich zeige ihm den letzten Brief. Ich mache einen Film, sage ich. Ja, mein Kind, mit der Dorsch und dem Forster, aber ja. Er wusste es schon immer, ist verärgert, dass es noch nicht geschehen ist mit dem großen Ruhm der Anerkennung, ist verärgert, dass ein Krieg mich aufhält. Nachts sitzt er neben mir im Keller. Er hält meine Hand, ist ruhig, sitzt andächtig wie bei einem Kurkonzert, blickt verächtlich auf Geduckte. Bleib doch noch hier bei Alike, du kannst doch nicht zurücklaufen. Doch, ich kann. Ich schlafe auch besser in meinem Bett. Ich küsse ihn morgens, bevor ich ins Studio fahre, umarme ihn plötzlich mit Schuldbewusstsein, mit dem Gefühl, ihn verraten zu haben, ihn allein zu lassen, ihn beschützen zu müssen. Ich umarme ihn, küsse ihn, sage: Opa. Er schiebt mich ein bisschen weg, sieht mich an, sagt: Gott sei mit dir, mein Kind. Geht ruhig weg mit seinen knarrenden Schuhen, seinem aufrechten, gleichmäßigen Gang. Am Bahnhof Babelsberg stehen die Stars, die nicht so großen, die großen, die Röck, die Werner, die Kral, warten geduldig. Die Bahn ist nicht voll, man drängt, stößt, wühlt nicht mehr. Vor mir schaukelt ein Mann mit zu Berge stehendem Kraushaar, von unsichtbarem Föhn hochgeblasen, emporgehalten, dort verharrend, verknautschten Antennen gleich. Er rollt Augen, große, komische Augen, er rollt sie melodramatisch und schwingt einen langstieligen Kochlöffel. Ich bin ausgebombt. Und was geben mir die Idioten? Die geben mir einen Kochlöffel. Was sagst du nu? Er dreht sich um, erwartet Reaktion, spricht zur Allgemeinheit, bezieht S-Bahn-Fahrer, Volk, Partei, vorhanden und nicht vorhanden ein. Die geben mir doch tatsächlich einen Kochlöffel? Er hält ihn hoch wie bei einer Auktion. Was soll ich mit dem Kochlöffel, in der Scheiße rühren? Die Vorhandenen erstarren, sehen so vor sich hin oder auch geradeaus, sind nicht anwesend, haben auf gar keinen Fall vernommen, da geistesabwesend. Er lacht ein fröhliches Meckerlachen, sein Zeigefinger nagelt mich an die Tür. Wie heißen Sie? Fragt er laut. Das Heißen lässt ein Lispler erzischen, ein Zisch einer in Sommersonne geöffneten Seltersflasche gleich. Ich flüstere: Hilde Knef. Sind Sie Schauspielerin? Ich brauche ein Mädchen wie Sie. Ja, genau wie Sie. Ich heiße, wieder sprudelt die Flasche, Barlock, Boleslav. Ich mache einen Film für die Terra, der grüne Salon, grüne Salon. Schön unverfänglich, aber kriegswichtig, enorm kriegswichtig. Der redet sich um Kopf und Kragen, denke ich. Denk an Bongers, wie ein: Könnten wir das mal nach Drehschluss besprechen? Regisseur sieht der nicht aus. Ich stottere was von Ufernachwuchs. Na, denn wär ich die Bongers mal fragen. Fährst du immer mit dem Zug? Denn seh ich sie ja morgen Abend. Wenn der Scheißkrieg, diese ganze Scheißzeit, dabei detonierte ein Siphon, vorbei ist, dann mach ich Theater. Und wenn du was auf dem Kasten hast, kannst du bei mir spielen. Da kommst du einfach vorbei und dann machen wir endlich anständige Theater. In Westkreuz stiegen wir aus und um. Ich lass mal von mir hören, brüllte er. Wenn du noch lebst, dachte ich. Mit der Schnauze wirst du wohl nicht mehr lange hören lassen können. Am nächsten Tag waren letzte Aufnahmen für die Fahrt ins Glück. Am Bahnhof Zehlendorf sangen die Sirenen. Ich rannte den Teltower Damm runter, traf Alike, den verbundenen Fritz im Splittergraben. Der EVD hat angerufen, wollte dich nachher abholen, führt einen Film vor, sagte Alike verachtungsvoll. Wer? Fragte ich. EVD, Ewald von Demandowski. Was hast du eigentlich gegen ihn? Du kennst ihn doch gar nicht. Er ist ein Nazi. Wieso? Na, sonst wäre er nicht Chef der Tobis. Lieben einer ist auch Chef und ist keiner. Der ist eine Ausnahme. Woher willst du das wissen? Man hat so seine Informationen, sagte sie grandios. Die Kassiererin vom Eva-Kino saß uns gegenüber, stierte beleidigt auf ihre Koffer, saß ordentlich mit Kopftuch und Handschuhen, blickte beleidigt. Von der vielleicht, murmelte ich. Auf dem Weg nach oben sprach Fritz, Alike hat recht. Wir blieben stehen, starrten ihn an, sie von rechts, ich von links. Er hatte Gewicht, der Satz, wurde aufgenommen, bekam Bedeutung, weil der erste seit Wochen. Es klingelte, EVD stand vor der Tür, sagte, ich hoffe, man hat ihn ausgerichtet. Ich sagte ja, ging mit. Die fangen an, sich wie sture Eltern zu benehmen. Das wollen wir doch mal sehen, wer hier was zu sagen hat. Trotzig froh ging ich mit. Sein Fahrer Duwe war da mit Holzkocherauto. Wir fuhren die Straße nach Dahlem. Ich wachte auf, sah auf wippende Zweige hellgrauen Himmel. Es war Sonntag früh, er sagte, wie spät wird's wohl sein? 8:50 platzte so raus. Er drehte sich um, angelte umständlich seine Uhr vom Nachttisch. Tatsächlich. Ich habe ein eingebautes Zeitgefühl. Ich grinse stolz. Du bist ein Kind, er zieht an meinem Mittelfinger, sagt, du bist ein Kind. Schöne Hände hast du, aber deine Nägel wie ein Junge. Er lächelt nachsichtig, steht auf, Türen klappen, Wasser planscht. Ich sehe Kleiderschränke, eingebaute, ordentliche, eine ganze Wand lang. Eine Tür halb offen, an der Innenseite ein säuberlich getippter Zettel, oben und unten mit Reißnagel gehalten. 16 Kleider, Sommer. 10 Blusen, weiß. Mit Hand darunter, eine Bluse, blau. Eine Bluse, grün. Gehört wohl Lena, der Frau. Sie hatte einen Film gedreht. Den hatte ich gesehen. Sie war schön, sie war berühmt, sie hatte Kinder, sie war evakuiert. Es war mir egal. Verheiratet war Bankrotterklärung. Ich hatte Alike gefragt, muss ich heiraten oder mache ich Karriere? Sie sah angestrengt auf ihr Sternenrad, sagte bedächtig, du musst nicht heiraten, wenn du nicht willst. Gott sei Dank, hatte ich gesagt. Komisch, dass ich wusste, wie spät es war. Er stand in der Tür, sagte, rollst du mir eine Zigarette aus den Kippen im Topf da? Ich rollte, aber sie fiel auseinander, die Krümel auf Kissen und Teppich. Er sah mich strafend an. Ich wurde rot, war unordentlich im ordentlichen Haus. Ich ging ins Bad, sah das Bidet, hatte keine Ahnung, dass es eins war, drehte am Hahn, war klatschnass, die Decke auch. Was machst du so lange, rief er von unten. Ich hab mir die Haare gewaschen. Großer Gott, murmelte es. Er saß am Tisch, auf Worpsweder Stuhl, vor Worpsweder Schrank, rührte in der Tasse, stand auf. Als ich die Treppe runterkam, sah verzweifelt auf die tropfenden Haare, sah auf den gläserklappernden Duwe, setzte meinen Stuhl zurecht, setzte sich, sagte, großer Gott, was wäschst du dir die Haare? Ich muss was sagen, dachte ich, mir fiel nichts ein. Es gab Butter, es gab Marmelade. Er aß eilig, tropfte Marmelade geschickt auf Brot, kleckerte nicht, aß hübsch, etwas scheu, etwas emsig sah er umher. Über mich hinweg. Durch mich durch, mit seinem Tag beschäftigt. Unsicher, unklar, wie er mich einordnen könnte in seinen Tag. Bleifarbene Augen und dieser schöne, ärgerliche, spöttische Mund. Mein Löffel fällt runter. Ich frag, wo sind Löffel? Ich ziehe am Besteckkasten, er knallt auf den Boden. Messer, Gabeln, groß und klein, Tortenheber, Bratenmesser, Geflügelscheren. Sie donnern, springen, klirren um mich rum. Es klingelt, Duwe geht zur Haustür, meldet die gnädige Frau. Da ist sie schon, russische Großfürstin. Trägt Muff, trägt Hut und Schleier, hat schiefe schwarze Augen, nimmt beringte Hand aus Muff, streckt sie aus, sagt, grüß dich, mein Junge. Er wischt Mund mit Serviette, küsst die Ausgestreckte, sagt, Mama, ich möchte dir Fräulein Knef vorstellen. Ich stehe auf, weiß nicht, ob ich nun die Hand schütteln, reichen, geben soll, stehe vorsichtshalber da, eingeklemmt zwischen Stuhl und Tisch. Lasst euch nicht stören, tönt es. Gott, sind die Züge heute unpünktlich, unerträglich und voll waren sie auch. Ich verstehe das nicht. Kein Mensch hat eine Fahrgenehmigung und die Züge sind voll und das am Sonntag. Unglaublich. Ich muss jetzt gehen, sage ich. Ich hatte die Strümpfe, die einzigen gestopften, genähten, reparierten, einzigen Seidenen an. Wie komme ich hier raus, ohne dass sie die Strümpfe sieht, denke ich. Falte Füße unterm Tisch zusammen. Das geht doch nicht, mein Kind. Sie werden sich erkälten mit dem nassen Haar, nicht wahr, Ewald? Ewald sagt ja. Ich sehe ihm an, dass er Ewald nicht leiden kann. Ich nehme sein Rad, fahre weg, trample um den Grunewaldsee, die argentinische rauf und runter zur Krummen Lanke. Ich will nicht teilhaben, will nicht teilhaben lassen, will nicht die Mutter, die Rotkreuztante, will nicht Frühstück mit Butter, will kein zu zweit leben, will allein Haus, Butter, Frühstück, Marmelade, will Gastgeber, nicht Gast sein. Ich fahr zum Teltower Damm, es ist Abend. Alike mault. Ich habe Fieber, habe Halsschmerzen, geh ins Bett, morgen Fabrik. Ich such Vaters Bild, das Vergilbte mit Eselsohren. Ich sehe ihn an. Was ist los? Frage ich. Nichts, sagt das Bild. Stolz bist du. Recht hast du. Ich pass auf dich auf, sagt es. Er hat denselben Mund, ja genau denselben Mund, und die Augen sind ähnlich, tiefliegend. Ja, sie sind sich ähnlich. Die Tobist ist beim letzten Nachtangriff abgebrannt. Er ist zu Haus, geht in den Keller, hört Nachrichten. Ich will zur Bongas, komm nicht hin. Nahtlos werden wir bombardiert von den Amerikanern, den Engländern und manchmal von den Russen. Mit alten, hilflosen Krähen kommen sie, ratternde, fette Krähen, die keuchend über Baumspitzen hopsen. Lastwagen klappern vorbei, oben Frauen mit Kindern, Flüchtlinge aus Frankfurt an der Oder, aus Strausberg, aus Spindlersfeld. Sie rufen, haut ab, die Russen vergewaltigen euch, schlagen euch tot. Ein russisches Flugzeug kommt, langsam gelangweilt, wirft zwei Bomben, sie explodieren neben dem Laster, reißen ihn auseinander. Ist das wahr, was Sie über die Russen sagen? Ja, es ist wahr. Auf dem Schreibtisch liegt ein Gewehr. Ich bin eingezogen zum Volkssturm, sagt er. Im Radio röhrt Listsches Prälude. Goebbels spricht, schreit von Vorsehung, Gerechtigkeit, vom Endsieg, der Wende, der großen Wende, Roosevelt ist tot, die russischen Kannibalen, die bolschewistischen Untermenschen. Jetzt werden wir sie besiegen, die amerikanischen Kriegshetzer aus dem Lande treiben. Ich kann's nicht mehr hören. Er soll die Schnauze halten, sag ich, fang an zu weinen. Glaub mir doch, es wird alles gut. Lass uns fliehen, vielleicht kommen wir bis Uelzen. Sie würden mich erschießen wegen Fahnenflucht. So erschießen dich die Russen oder die Amerikaner oder was weiß ich. Ich weine, ich tobe, ich bin verzweifelt, hab Angst, Panik wie früher. Ganz früher. Morgen muss ich mich im Hauptquartier Schmargendorf melden. Nimm mich mit, sage ich. Das geht nicht. Dann erschieß mich, ich bleib nicht hier, ich warte nicht, bis sie kommen, mich vergewaltigen, mich erschlagen. Das geht nicht, sagt er. Es muss, sag ich. Ich fülle Slivovitz in zwei Feldflaschen ab, setze Baskenmütze auf, Stahlhelm drüber, ziehe seinen Rollkragenpullover, meine Luftschutzkellerhose, Stiefvaters neue Stiefel an. Wir nehmen die Räder, fahren nach Schmargendorf. Die Straßen sind still, sind leer, ausgestorben, vergessen. Sie sitzen in Kellern, sie warten. Das Murmeln ist deutlicher, ist näher. Die Bomber sind weg, sie überlassen den Panzern der Artillerie, der Infanterie. Es ist still bis auf das Murmeln. Ich habe Magenschmerzen, Bauchschmerzen. Das Rad stuckert und springt, verklemmt die Lenkstange, ist eselbockig. Ich kann nichts denken, nichts fühlen, habe Magen, habe Bauchschmerzen. Wir fahren zum Hauptquartier. Sie geben mir eine Jacke, eine ausgebeulte italienische Mütze, Koppel, Maschinengewehr, Munition, Handgranaten, Pistole. Ein schwammiger Schwabbliger brüllt mich an. Name, Alter, bei 19 stockt er. Guckt mich an aus zusammengekniffenen Augen, die sagen, was machst du hier, warum nicht draußen an der Front, du Schwein? Nimm das Ding ab, brüllt er. Ich nehme den Stahlhelm runter, Mütze. Er grinst, sein Gesicht wird breit, zerläuft, er schlägt sich auf Schenkel, heult vor Lachen. Ein Mädchen, brüllt er, willst du mitmachen? Jawohl, melde ich. Tapfer, tapfer, die Kleine, wiehert er. EVD steht straff, stramm, sagt, meine Braut. Blöde hört sich das an, meine Braut, mitten im Hauptquartier, stellt er mich vor wie beim Verlobungsessen, seine Braut. Sie schnallen mir die Munition um, zeigen mir, wie man Pistole sichert, entsichert, sagen, schieß mal da raus auf die Kanne. Ich treff sie. Sie rufen Bravo, sind begeistert, glitzern mich an. Zwei Soldaten und zwei Volkssturmalte, er und ich werden eingewiesen. Parterrewohnung Schmargendorf. Fenster raus, Läden geschlossen, umgeworfener Kleiderschrank, Bett ohne Matratze. Sie lehnen die Karabiner an die Wand, legen sich auf den Boden, sagen, wer schiebt Wache? Schlafen, schnarchen, stieren vor sich hin. Es poltert an der Tür, zwei kommen, schleppen Topf mit Pellkartoffeln, sagen, der ist euch zugeteilt. Hinter ihnen steht einer, klein, spillerig, picklig, nicht älter als 15, behangen mit Maschinengewehr, Handgranate, Pistole. Der Schnarcher wird wach, glotzt, verdöst, zieht hoch, rülpst, bellt. Dazu bin ich nur aus Stalingrad raus, damit ich hier mit Säuglingen und Weibern. Den Rest schenkt er sich. Steht auf, geht pinkeln. Der Kleine guckt böse, rachsüchtig. Ich krieg ein Klappmesser, pelle an den Kartoffeln herum. Sie glitschen aus der Hand, es knallt an die Fensterläden, der Junge zieht die Pistole, die Sicherung macht Klick, der Stalingrader haut ihm auf die Pfote, brüllt, das fehlt noch, dass du hier rumballerst, möchte wohl. Draußen blökt einer Stellungswechsel, Bunker gegenüber. Der Junge sagt kleinlaut, na, das hätte ja auch der Feind sein können. Ach, halt's Maul, sagt unser Frontkämpfer, polkt in Zähnen, guckt angewidert. Wir rennen über die Straße, die tote Stille leerer machen Krach, scheppern wie 50 Gäule. Das Murmeln hat aufgehört. Wir stehen vom Bunkereingang, horchen, ja, das Murmeln hat aufgehört. Wir sehen uns an. Vielleicht sind sie abgezogen, sind weg, sind zurück, zurück nach Moskau, haben sich's überlegt, sind unergründlich. Der Stalingrader vernichtet heimliche, leise, warme Hoffnung. Das haben die so an sich. Funkstille, bevor es richtig losgeht. Im Keller wimmelt's. Lanzer, alte, junge, ganz junge, Volkssturm, SS, Uniformen zusammengestückelt wie Faschingskostüme. Es riecht nach Schweiß, nach Kohl, nach nicht gewaschen. Keiner spricht. Sie deuten mit Daumen auf eine Bank. Wir sitzen da, pellen Kartoffeln. Ich stoß ihn an. Sein Messer fällt runter. Er zischt. Pass doch auf. Ich beiß auf die Unterlippe, will nicht heulen, hier vor allen. Ich beiß, bis es vergeht. Ich denke, das muss ich mir abgewöhnen, aber schnell die Plärrerei. Ein Leutnant, ein Junger lümmelt an der Wand, besieht seine Hände, murmelt, Schnauze. EVD sieht hoch, wird rot, wird schmallippig, wird weiß. Ist es nicht gewöhnt, dass einer Schnauze sagt, vom Generaldirektor zum Schnauzer halten Soldaten. Er schluckt, schnauft. Pellt weiter. Die Bunkertür dröhnt, ein SS-Offizier kommt rein, Stahlhelm, Schaftstiefel, blitzend, blinkend, ruft, Wache einteilen. Der Leutnant sagt, hey, du da, winkt EVD. Er steht auf, geht mit drei anderen raus. Ich sitze auf der Bank, horche über das Atmen hinweg. Das leise Klirren der Munitionsgurte, der Stahlhelme, über das Schnarchen. Draußen bleibt's still. Nach 2 Stunden ist er wieder da. Er legt den Kopf auf den Tisch, schläft ein. Um 4 Uhr wird die Tür aufgerissen. Alarm! Raus mit Waffen! Licht aus! Ich nehme die Handgranaten, das MG, lauf hinter ihm her. 50 Meter weiter ist ein Ruinenkeller. 2 Ratten sitzen auf den Stufen, pfeifen, gucken rotäugig, scharren vorbei. Im Keller ist Wasser, wir hocken uns auf die Stufen, legen die MGs auf Mauer, warten. Ich sortiere die Handgranaten säuberlich, vorsichtig, sie liegen wie Taubeneier. Er flüstert, vergiss nicht, abziehen, zählen, weg. Stille. 4 Stunden Stille. Um 6 renne ich raus, an dem Leutnant vorbei, renn raus, bevor er mich halten kann. Ich suche ihn in der Ruine, auf der Straße, höre Ratatata, keuche zurück, lieg vorm Bunker, bei den Füßen fängt es an. Das Zittern, das Schütteln schleicht rauf, den Körper rauf, rüttelt, bis die Zähne klappern, bis mein Gesicht auf Grasbüschel, auf Steine schlägt. Ich weine hemmungslos, will nicht mehr leben, will nicht mehr warten auf Ratatata, auf ihn, auf das, was ich nicht kenne, auf das Namenlose. Sie zerren mich rein, setzen mich auf die Bank, sind sanft, verstehen, kennen das. Ich spucke, weine, schüttle. Sie sagen, ja, ja, ist gut, so ist es eben, haben wir alle hinter uns. Geben mir Taschentücher, schwarze, verklebte Rotzlappen, gucken weg, warten, bis es aufhört. Ein Schluchzer, ein Gewaltiger kommt aus dem Bauch, reißt mir den Mund auseinander, echot durch den Keller. Um 5 Uhr früh kommt das Trommelfeuer. Sie rufen, sie schreien, Hälse, dicke Adern auf Stirn, auf Schläfen, ungehört, verschluckt, verschlungen vom A-Sum, A-Sum, A-Sum. Schlimmer als Bomben, als Luftminen, als Phosphor. Schlimmer als alles das A-Sum, A-Sum, A-Sum. Sie fliegen nicht weg, wenn die Bäuche leer, sie bleiben, kommen näher, sind körperlich nah, sie fassen dich an. Ich nehme das Klappmesser, steck's in den Stiefel, werd ruhig, denk, wann's passiert, bestimmst du. Schneid längs, nicht quer, längs vom Gelenk rauf. Die Eisentür rast aus der Füllung, schlägt gegen die Wand, erschlägt 2 Alte, bricht Beine, nagelt Arme an die Mauer. Wir jagen raus, sausen in Löcher, dampfende Löcher, rasen zur Ruine, fallen über MGs, über Erdklumpen. Die Handgranaten, Mensch, die Handgranaten, wenn sie bloß nicht explodieren. Sie hängen am Gürtel, ich fall drauf, wenn sie bloß nicht explodieren. Wir liegen im Wasser auf Steinboden, halten uns umklammert, können nicht atmen, Luftdruck macht Wellen im Kellerwasser, klatscht um uns herum. Nach 2 Stunden hört's auf. Wir torkeln hoch, rutschen über glibberige Stufen, sind oben, sind wieder unten, bleiben liegen, atmen, keuchen, zerren am Koppel, reißen am Stahlhelm, bleiben liegen. Der Bunker ist weg. 3 Tiefflieger kommen, mähen mühsam durch die Luft, schießen nicht, werfen nicht, scheppern über Kraterfeld. Geier, Friedhofsvögel, wollen sagen, so wird's gemacht. Oben klirrt's. Ey, du, ruft einer. Augen sehe ich und Stahlhelm. Gesicht ist schwarz verschmiert. Komm raus, ruft einer. Einer von der SS. Was ist mit den anderen? Die hat's erwischt, sagt er. Er liegt neben mir, hält mein Gesicht, sagt, ist doch gut, ist schon gut. Es ist dunkel, es ist kalt. Die Kälte sitzt in den Knochen, in den Beinen, im Kopf. Ein Streichholz beleuchtet einen Arm, eine Uhr. Knobelbecher, Hosen, Stahlhelme. Geht aus. Gesunden Schlaf hat sie, höre ich. Verschläft eine Stalinohrje. Auf meinen Beinen liegt was Glattes, Helles. Was ist das? Der Stalingrader hat ihn organisiert. Ist ein Trenchcoat hier aus einer Wohnung. Wie spät ist es? 11 rum. Um 5 geht's wieder los. Pünktlich wie die Maurer, brüllt einer. Dann liegen wir flach. bleiben flach 2 bis 3 Stunden lang, rennen an Hauswänden entlang, springen in Nischen, Tore, Bombenlöcher, ratatata macht's. Sind das unsere, frag ich? Nee. Ich will raus aus dem Loch, einer brüllt, zieh den Mantel aus, bist du verrückt? Mit dem Mantel. Regt sich auf, lässt Luft ab, schnappt über, Mensch mit dem Mantel, latscht die los mit dem hellen Mantel, lässt sich abknallen wie ein, er sucht Vergleich, findet nicht. Er hält ein Nasenloch zu, rotzt auf den Boden, nimmt den Stahlhelm ab, hängt ihn aufs Gewehr, schiebt es nach oben, wartet. Pssst, macht es. Er zieht das Gewehr runter, sagt Scheiße. Wir liegen zu viert in dem Loch, gucken uns an. Schießen Jute, Russen, sagt er anerkennend, wie beim Schützenfest. Er versucht's noch 2-mal. Pssst, macht's. Aus den Schrebergärten kommt's. Wir schieben die MGs nach oben, legen sie auf den Rand, nehmen die Munitionsgurte von der Schulter, stecken Pistolen in Jackentaschen. Ich mach Klick, Klick mit der Sicherung, merk's nicht. Sie gucken mich an, sind wütend, Kettengerassel, dröhnen, quietschen, Panzer. Ich halt's nicht aus, spring hoch, über mir macht's Pssst, an der Ecke stehen sie. Wie sehen sie denn aus, fragt er mit dem Gewehr. Einer hat einen Holzkocher und Kreuzer haben sie drauf. Mensch, das sind unsere. Er brüllt, lacht, ist glücklich. Wir warten, bis es dunkel wird. Springen in Abständen raus aus dem Loch, die Panzer sind noch da, Rohre auf die Gärten gerichtet. Wir halten Abstand, 10 bis 20 Meter. Wir rennen, springen, robben, kommen an den Bahndamm, auf den Güterplatz, Schienen, freies Gelände, vergessene Güterzüge. Sie haben uns entdeckt, die Scharfschützen. Wir springen wie Kängurus, springen über Gleise, schmeißen uns unter Waggons, warten, bis der nächste drüben ist. Bis macht's. Bis. Bis. Sie hörten die 3. Folge aus dem Roman Der geschenkte Gaul von und mit Hildegard Knef. Regie führte Axel André in einer Produktion des Funkturm Verlags aus dem Jahr 1999.